Ihr veranstaltet Feste auf den Straßen, genehmigt von der falschen Instanz. Ist euch allen wirklich noch zum Spaßen? Seid ihr bereit für den letzten Tanz? Eure Anteilnahme hält sich so in Grenzen. Eure Augen vermissen jeden Glanz. Der Tod kommt auch nach wenigen Lenzen. Werte sich willkommen, doch wer kann's? Es sind seine Straßen von jeher. Seine Straßen von den Bergen bis ans Meer, seine Wege. Denn der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es den Tonwagen schwer. Ans Totenbett wird mich keiner binden. Ich räume Straßen und ebne Wege, leg ich frei, bis seine Straßen sich um die höchsten Berge winden. Ist kein Sterben und kein Schmerz vorbei. Vorbei sind die Zeiten der Vergebung, vorbei sind die Tage, die gezählt. Schaff die Bewegung zum Ziel der Erhebung, wehe dem, der es verfehlt. Es sind seine Straßen von jeher, seine Straßen von den Bergen bis ans Meer, seine Wege. Der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es den Thronwagen schwer. Es sind seine Straßen von jeher, seine Straßen von den Bergen bis ans Meer, seine Wege. Der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es den Thronwagen schwer. Die Wege, die er nimmt, sind unsere Straßen. Sogar Berge schmelzen unter seinem Fuß. Überragend ist er über alle Maßen. Du musst ihn suchen, denn vielleicht bist du, den er benötigt, um seine Straßen zu bauen, den er braucht, um sein Heer zu vermehren. Wir können nur wenigen vertrauen. Müssen wahrlich nicht mehr lange entbehren. Denn es sind seine Straßen von jeher, seine Straßen von den Bergen bis ans Meer, seine Wege. Denn der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es dem Thronwagen schwer. Es sind seine Straßen, seine Straßen von jeher, seine Straßen den Bergen bis ans Meer, seine Wege. Denn der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Pfade machen es den Thronwagen schwer. Seine Straßen, das sind seine Straßen. Seine Straßen von jeher, seine Straßen von den Bergen bis ans Meer, seine Wege. Denn der Herr führt sein Heer und eure schlecht gebauten Straßen machen es dem Thronwagen schwer.